weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen. Wir sitzen hier in einem ganz fantastischen, großen, schönen Museumsbau. Er ist noch nicht ganz fertig. Und wir sitzen hier im Sommer 2023 mit Herrn Reinhard Ernst. Und ich bin Susanne Nielsen und begrüße Sie ganz herzlich. Herr Ernst, fantastisches Gebäude, langer Vorlauf. Jetzt gehen Sie jeden Tag auf die Baustelle und schauen sich das noch an und wie geht's weiter? Ja. Wie fing's an, müsste ich eigentlich eher fragen. Ja, es fing eben damit an, dass ich mit meinem Freund Fumiko Maki dieses Gebäude von Anfang an durchgeplant habe, jeden einzelnen Raum geplant habe. Und dann ist vor etwa 4 Jahren eine Zeichnung entstanden, die wir dann in Japan festgelegt haben, aber die dann hier in Frankfurt über Schneider und Schumacher, unsere Architekten, die hier ausführen, praktisch in die Tat umgesetzt worden ist. Wir haben vor 3 Jahren begonnen mit dem Bau. Ich bin jeden Tag hier zwei, drei Stunden vor Ort. Das bedeutet, Sie müssen sich darum kümmern, denn ansonsten bekommen Sie nicht das, was Sie haben wollen oder was wir uns vorgestellt haben. Und wenn Sie hier durchs Gebäude gehen, dann werden Sie einzelne Sachen sehen, die es nur bei uns zu sehen gibt. Das bedeutet aber, es sind besondere Sachen und Sie müssen ein besonderes Augenmerk darauf richten. Und das und mache ich seit Anfang. Sie jeden Tag hier und ja. Sie haben ein Büro am Ende, am anderen Ende der Wilhelmstraße. Genau, das ist die Prachtstraße in Wiesbaden. Ja. Ja, das ist doch fantastisch. Aber sind Sie deshalb umgezogen oder waren Sie schon in Wiesbaden? Nein, ich hatte immer schon mein Büro in Wiesbaden hier gehabt. Ich wohne in Wiesbaden seit über 20 Jahren und habe mein Büro in der Wilhelmstraße schon immer gehabt und habe hier 10 Minuten zu laufen. Also das nimmt man gerne in Kauf. Und das haben Sie dann schon gesehen, dieses Grundstück? War das schon Ihre Vision? Nein, das war es nicht. Das Grundstück kam ja erst zu uns oder wir haben das Glück gehabt, es zu bekommen. Dadurch, dass es hier in Wiesbaden viele Reibereien gab um dieses Grundstück. Und es war jahrelang in den Schlagzeilen und es ist vieles passiert. Und wir hatten das Glück, dass der damalige Bürgermeister ein Bürgerbeteiligungsverfahren ausgerufen hat. Und dort haben wir uns vorgestellt und haben mit Abstand gewonnen. Das bedeutet, wir haben dann mit der Stadt einen Vertrag geschlossen, einen Vertrag auf 99 Jahre. Wir haben das Grundstück gemietet, zahlen dafür nichts, das heißt 1 Euro im Jahr, zahlen dafür nichts, aber dafür trägt die Stiftung, meine Frau und ich, die kompletten Kosten für dieses Gebäude, um es zu erstellen und auch um es zu unterhalten. Und das ist nochmal eine jährliche Summe, die auch in die Millionen geht. Das heißt, es ist eine große Aufgabe für unsere Stiftung. Und Sie sind auf einer interessanten Achse. Da sind also andere Gebäude, die also auch Kunst und Kultur vertreten, gleich neben dem Altmuseum Wiesbaden. Aber wenn Sie die Achse nannten, dann geht das bis zum Bahnhof hoch. Genau, genau. Das geht bis zum Schlachthof hoch. Und das Monau-Stiftung ist Monau-Stiftung, ganz genau. Und deshalb ist auch mittlerweile wird auch von einer Kulturachse gesprochen. Das ist es. Vielleicht kommt ja noch eins dazu hier am Bunker, der umgebaut werden soll, wo möglicherweise ein kleines Fluxusmuseum entstehen soll. Das wäre wunderbar. Das bedeutet, Wiesbaden hat sich entwickelt. Interessant. Und auch die Rhein-Main-Halle ist neu. Genau. Wir müssen sagen, dass dieses Grundstück eigentlich ursprünglich ein Prachthotel war. Ganz so ist es. Vom Krieg, nehme ich an. Ja. Es war, hier stand bis 1945 stand hier ein Grand Hotel. Vielleicht wissen viele nicht, dass Wiesbaden 1910 die Stadt war, weltweit mit den meisten Grand Hotels. Ist nicht bekannt. Es gibt darüber Bücher. Und das ging dann anschließend bergab. Naja, also hinsichtlich der Hotels und, zumindest mal. Ja. Und, aber mittlerweile ist Wiesbaden eine der schönsten Städte, die wir in Deutschland haben. Da bin ich überzeugt von. Ja, und. Und jetzt kommt ihr Kleinod dazu. Jetzt kommt unser Objekt dazu und das wird die Sache nochmal, ich denke mal, nochmal aufwerten. Wir sind hier anstelle, wie schon gesagt, anstelle des Hotels Königin Victoria und sitzen auf den gleichen Grundmauern. Das heißt, wir sitzen entlang der Rheinstraße und entlang der Wilhelmstraße. Wir sind praktisch, und das war auch die Vorgabe der Stadt, wir haben das Tor zur Wilhelmstraße wieder geschlossen, weil es war früher geschlossen. Und wir haben es wieder an diese Stelle gerückt. Und das heißt, Wiesbaden, der Anfang der Wilhelmstraße ist jetzt wieder perfekt. Das ist sehr schön. Und wie kommt man zu so einer schönen großen Sammlung, die ja das Interieur dieses Gebäudes zieren wird? Ja, meine Sammlung alleine wird ja nicht, ist zwar der Inhalt oder es ist die Basis, aber wir wollen natürlich auch über Leihgaben, wir wollen andere interessante Kunstobjekte auch von außen natürlich gewinnen. Deshalb sind wir ja auch schon seit Jahren dabei, Kunstwerke zu verleihen, bis nach Amerika, bis nach Japan. Also wir verleihen Kunstwerke heute schon an Museen und hoffen dann auch später welche zu bekommen. Das bedeutet aber trotzdem, dass meine Sammlung die Basis sein wird, und gesammelt habe ich, sie hat mich gefragt, wie kommt das? Ich sammle seit ungefähr Anfang der 80er Jahre. Es hängt damit zusammen, dass ich auf meinen Geschäftsreisen, hauptsächlich Europa, aber auch Japan, USA, irgendwann mal an Wochenenden auch mal die Idee hatte, in ein Museum zu gehen. Und ich habe mit Kunst nichts zu tun. Ich bin also groß geworden. Kunstlos. Kommen Sie her? Ich komme hier aus der Nähe, aus dem Westerwald eigentlich, aus der Nähe von Weilburg. Bin groß geworden hier in Eppstein im Taunus und habe bis zu meinem 40. Lebensjahr mit Kunst nichts zu tun. Ich habe ein Maschinenbauunternehmen aufgebaut und geleitet. Viel Aufwand und viel Zeit und für Kunst. Kunst war früher bei uns zu Hause brotlose Kunst, also mit anderen Worten. Also abgeraten. Was sollst du mit Kunst? Also ich hatte keine Ahnung und habe mir im Laufe der, nach meinem 40. Lebensjahr, bin ich mit Kunst groß geworden. Ich habe irgendwann festgestellt, dass mir Spaß macht. Und habe dann zu sammeln begonnen und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich mehr Kunst als Wände habe. Und dann, das war das Zeichen dafür, dass man eben Sammler ist. Und dann habe ich ein Depot gebaut. Und habe vor allem in Limburg an der Lahn ein Depot gebaut und habe dann begonnen, hauptsächlich wirklich große Bilder zu sammeln. Also wir haben Bilder, die sind, Damien Hirst beispielsweise ist 12 Meter Breite, 52 Höhe, Frankenthaler haben wir auch einige. Haben Sie 40 Stück, das ist haben ja wir über 40 große. Haben Sie, wieso Frankenthaler? Weil Frankenthaler ist meine Lieblingskünstlerin, weil die Farben, die sie zustande bringt, bringt keiner zustande. Und vor allen Dingen auch, man glaubt gar nicht, mit welcher, wie akkurat sie zum Teil malen kann. Also wenn man die, auch die Farbfeldmalerei ist einfach meine große Liebe. Und Frankenthaler ist mit Abstand meine Lieblingsmalerin. Und dafür auch Hoffmann, das ist für Hans Sie. Hoffmann, klar. Aber ich meine, ich war oft in Amerika und in Amerika gibt es nun mal auch viele Künstler mit großen Formaten. Ja, das macht Spaß. Ja, der bleibt. So ist es. Ja. Und Morris Louis beispielsweise oder Kenneth Noland. Und viele haben, Lee Krasner, also nicht alle, aber haben auch als Plakatmaler begonnen. Ja. Also deren Jobs waren, riesen Leinwände zu bemalen, halt für Reklame, aber trotzdem. Ja, und daraus ist Kunst geworden. Rauschenberg, die sind alles Leute, die in dem Metier sich gut auskannten und mit, ja. Ja, und ich bin dann speziell bei der Abstrakten gelandet einfach. Also in meiner Sammlung gibt es nur Abstrakte. Deshalb wird es in diesem Museum ausschließlich abstrakte Kunst geben. Das heißt, es ist vielleicht auch eine Besonderheit dieses Museums, dass man ausschließlich abstrakte Kunst sehen kann. Und wir wollen natürlich auch versuchen, Menschen und auch speziell Kinder, das ist mein Bestreben hier, an abstrakte Kunst heranzuführen. Und Dafür gibt es auch einen speziellen Raum, wo Kinder, wir haben die Vormittage nur für Schulen geöffnet. Mhm. Wir beginnen mit unserem Museum erst um 12 Uhr mittags. Mhm. Und das hat einen ganz besonderen Grund, weil ich der Meinung bin, dass man die Kreativität von Kindern einfach wecken kann. Und wir in Deutschland haben ja nun mal mittlerweile ein Manko. Und wenn wir an den deutschen Mittelstand denken, ist es eben so, dass wir Kreative brauchen. Und ohne Kreativität geht die Wirtschaft zugrunde. Und da ich aus der Wirtschaft komme, sehe ich diese Notwendigkeit. Und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, über unser Museum hier Kinder speziell auch die Kreativität von Kindern zu wecken. Und damit, wir wollen keine Hochschulprofessoren erziehen, aber wir wollen auch Handwerker erziehen. Und wenn man hier sich umschaut, dann stellt man fest, wie kreativ Handwerker sein müssen, um einen guten Job zu machen. Und genau das ist unser Bestreben. Ich glaube, man muss die Kreativität der Kinder erhalten. Man muss sie nicht wecken, weil man darf sie nicht einschlafen lassen. Ich glaube, da tun sie mehr, ja. Wenn man sieht. Denn ich sage immer, in dem Moment, wo deine Mutter sagt, so wird ein Gesicht gezeichnet, ist aus mit der Kreativität. Ja. Ja, das ist etwas, was man dann an den Wänden wieder erleben kann. Das ist ja, wie dem auch sei. Wir sind sicher, dass wir damit was bewegen können. Mhm. Und das sind die zwei musischen Fächer, Musik und Kunst. Mhm. Musik ist genauso. Ich bin keiner, der wirklich, sag ich mal, groß sich begeistert für Musik. Aber ich liebe Musik. Mhm. Ganz komischerweise Wagner, den keine oder weniger mögen. Aber sie, sehr gut. Aber ansonsten bin ich kein Musikwissenschaftler oder bin kein Musikanhänger. Ich glaube, man muss kein Experte sein, um ein Fan zu sein. Das ist so in Ordnung. So ist es. Aber was ich damit sagen wollte, ist, wir haben eine Musikschule gebaut in Eppstein. Wir haben eine Musikschule gebaut. Richtig. Wo, Zusammenführung von verschiedenen Programmen. Ganz genau, wo die Stadtteile einfach dann zusammenkommen können, weil die Kinder in verschiedene Stadtteile fuhren mussten, die Eltern waren immer eingespannt, weil die Tochter hat Geige gespielt, die musste nach Ehlhalten, der Sohn hat Posaune gespielt, der musste nach Bremtal. So, und jetzt haben wir dort eine Musikschule, wo alle zusammenkommen können in der Nähe des Bahnhofs. Mhm. Und auch hier spielt die Kreativität eine Rolle. Absolut. Menschen, die Musik machen, sind andere Menschen. Das ist einfach so. Und wenn sie das erlebt haben, wie ich, wenn sie 10 Abteilungsleiter hatten und davon haben 7 Musik gemacht, dann haben sie den Unterschied auch zwischen denen, die Musik gemacht haben und denen, die keine machen. Sie merken das im Laufe der Jahre. Ich habe lange gebraucht, aber irgendwann habe ich festgestellt, Moment, die haben alles eines gemeinsam. Die Musiker, die hören besser zu. Sie hören einfach besser zu. Sie lassen andere Menschen ausreden. Sie sind extrem fleißig durch Üben. Das heißt, es gibt Attribute, die eigentlich hervorkommen durch Musik. Hm. Und für mich war das, ich mache jetzt keine Musik, habe zum Glück diese Attribute, glaube ich auch, aber ich glaube, Musik ist wichtig für Kinder und jedes Kind sollte eigentlich, wenn möglich, die Chance haben, ein Musikinstrument zu lernen. Und das ist bei uns in Deutschland derzeit nicht der Fall. Und das ist sehr schade und da müsste eigentlich was geschehen. Wenn Sie Musik sagen, kommt das auch in Ihrem Museum dann vor? Sie haben einen großen, schönen Saal, den Sie mir gerade gezeigt haben. Und der hat eine wunderbare Holztäfelung und Akustik. Wir sprachen gerade von hervorragender Akustik. Und sie ist auch so die Decke sagt mir auch schon Aula. Das ist ein Raum, der ist viel Zweck. Aber würde das auch mit Musik, haben Sie das vor, auch da Musik reinzubringen in dieses Gebäude? Ja, das haben wir. Wir haben uns von Anfang an Gedanken gemacht, dass wir dort einen Raum brauchen für Vorträge, um abstrakte Kunst der Menschen näher zu bringen. Das war das Wichtigste. Mhm. Dann aber gleichzeitig auch einen Raum, da wir als Stiftung ja auch darauf angewiesen sind, Einnahmen zu generieren, haben wir uns überlegt, okay, was können wir dort machen? Und da war natürlich keine Musik an erster Stelle. Mhm. Und deshalb haben wir uns da früh genug Gedanken gemacht, wie können wir die Akustik so gestalten, dass man dort wirklich gute Musik hören kann. Mhm. Und wir sind ziemlich sicher, das ist uns gelungen, denn wir haben diesen Raum über spezielle Akustiker, geplant und letzten Endes auch Firmen gefunden, die uns diesen Akustikputz und dieses alles machen konnten. Es gibt in Deutschland nicht viele, die das können. Das ist auch eine neue Methode. Sie haben gemerkt, wenn Sie über die Wand fühlen, dass sie sich anfühlt wie, sei, wie, Seide, wie, Seide, wie Filz. Also Filz. Filz ist, glaube ich, das richtige Wort, ja. Weil man die Härchen, ja. Man spürt kleine Härchen und das ist nichts anderes als Fasern, die in den Putz eingearbeitet sind. Das heißt also, das ist eine spezielle Methode, um Akustik, genau, um Akustik zu hervorzubringen, durch Dämmung einfach. Aber das wird ein besonderer Raum werden und ich bin absolut sicher, viele Wiesbadener werden ihn noch schätzen und dann auch erleben. Das ist schön. Und ein Café um die Ecke, beziehungsweise also Essen möglich. Ja. Und draußen und Blick in einen Innenhof. Also ein wunderschöner Innenhof, der Sie schon viel Mühe gekostet hat, um da zu installieren. Bei Nacht habe ich gehört, mit Scheinwerfern und so. Also das ist eine wahnsinnsschwere Skulptur. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das als Normalbürger sich klar macht, was eine Skulptur wiegen kann. Ja, wie viel wiegt diese Skulptur, diese Chilida? Sie besteht aus drei Teilen und wiegt zusammen ungefähr 9 Tonnen. Also Wahnsinn. Wenn man mal einfach durch drei, käme man bei drei. Aber die leichteste wiegt 1,9 Tonnen, die schwerste wiegt 3,8 Tonnen. Also das sind ungleiche Teile, aber es ist schwer, wie Sie schon sagen. Sie besteht aus Körtenstahl, also ein sehr schweres Metall und stammt von Chilida. Ich habe die Skulptur 2006 zum ersten Mal gesehen im Chilida-Museum in Hernano, das ist in der Nähe von San Sebastian. Und also er ist Spanier, also das Freilichtmuseum und Chilida ist hier einer der großen Künstler des Jahrhunderts, das kann man sicher sagen. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwann durch Zufall erfahren, dass sie bei Sotheby's in London versteigert wurde, durch den Zufall. Und dann habe ich zugegriffen und habe das Glück gehabt, dass außer mir niemand gesteigert hat. Mhm. Zum Glück kann man sich diese Teile nicht in sein Wohnzimmer stellen, dann wäre es etwas schwieriger geworden. Wären ein paar mehr dabei gewesen, aber Sotheby's vertritt ja nur auch alle möglichen. Ja. Und dann haben Sie daneben einen schönen Baum stehen, sagen Sie dazu? Wir haben einen japanischen Ahorn dort stehen. Das hat aber nicht unbedingt damit was zu tun, dass wir einen japanischen Architekten haben, sondern vielmehr damit, dass wir einen solchen zu Hause bei uns im Garten stehen haben und meine Frau diesen Baum liebt. Und sie hat sich gewünscht, dass dieser Baum dort unten hinkommt. Und das haben wir auch gemacht. Und wir waren in Holland, wir haben uns diesen Baum in Holland in der Baumschule ausgesucht, haben das Gesicht festgelegt, also die Richtung, die der Baum haben muss, wenn man reinkommt. Mhm. Wie übrigens bei allen Bäumen, die hier rundum stehen, die stammen alle aus einer Baumschule und wir haben uns jeder einzelne ausgesucht, auch hier die Richtung festgelegt, markiert, dass die Gärtner hier beim Pflanzen der Bäume wussten, was ist vorne, was ist hinten, was ist Seite. Das muss man tun, ansonsten steht der Baum hier irgendwie, wie er nicht stehen soll. Mhm. Ja, also das, um die Frage zu beantworten, der Baum steht deshalb, weil meine Frau ihn sich gewünscht hat und ausgesucht hat. Also wunderbar, also das ist ein schönes Geschenk, ja. Ein großes Geschenk, nehme ich mal an, weil das Installieren und das Betreuen eines solchen Baumes in einem Museum, das ist nicht der Zufall überlassen. Nein, den haben wir mit Kran über Dach reinbringen müssen, natürlich muss der... Der hat eine Bepflanzung, eine automatische Bewässerung natürlich, klar. Genauso wie wir die Chilida-Skulpturen bei Nacht eingebracht haben, weil tagsüber konnte man die Straßen nicht sperren, haben wir keine Genehmigung bekommen. So haben wir das nachts gemacht, mit Scheinwerfer und mit viel Aufwand, weil es doch viel gefährlicher ist als tagsüber, wo man doch besser sieht. Mhm. Ja, dann haben wir eben 4 Stunden nachts und es waren sehr schöne, wir hatten ein schönes Wetter gehabt und es kamen hier viele, viele Leute, die sich das angesehen haben. Und wir haben hier einen Verein, einen Kulturverein, der zwischen Wiesbaden und San Sebastian mittelt. Das ist also ein Verein der Freunde von San Sebastian. Wir sind Partnerstadt von San Sebastian, Wiesbaden. Und da gibt es viele Verbindungen und die waren alle da, haben ein Häppchen gemacht, also im Baskenland. Es war wunderbar. Also es war ein schöner Abend. War nicht so geplant, wir hätten es lieber noch tagsüber gemacht, weil noch mehr Leute es hätten sehen können, aber die Atmosphäre war wunderbar. Das ist wie ein Fest, ja. Ja. Und jetzt ausstellungsmäßig, was ist geplant? Also Sie haben einen separaten Teil des Museums, der jetzt für Wechselausstellungen geplant ist? Und was passiert in dem ganzen anderen Gebäude? Können Sie alles unterbringen, was Sie haben? Oder wird das jetzt turnusmäßig verändert? Zum Glück kann ich nicht alles unterbringen, was ich habe. Ja, Sie sammeln sich ja auch weiter. Ich nehme an, dass Sie nicht so auch ist es, sammeln. So ist es, ja. Ich sammle weiter. Aber Sie haben recht, wir haben hier zwei Räume, die wir nutzen können als Sonderausstellung, für Sonderausstellung. Mhm. Wir können sie aber auch einbeziehen in die große Ausstellung. Also hier haben wir aber vor, alle 6 Monate eine neue Ausstellung zu bringen. Mhm. Die übrigen sieben Räume werden bestückt mit Kunst aus Japan, Europa und Amerika. Das sind auch die drei Schwerpunkte meiner Sammlung. Also ich habe japanische Kunst nach 1945 gesammelt, die amerikanische Kunst auch in dieser Zeit und auch die deutsche, die europäische Kunst. Das heißt, wir haben drei Schwerpunkte und diese drei Schwerpunkte werden alle gezeigt. Und Japan ist Gutai, Gutai. Wie viel sagen Sie dazu was? Ja, Gutai ist eine Gruppe, die sich nach dem Krieg gebildet hat, die hauptsächlich abstrakte Kunst hervorgebracht hat. Aber es geht nicht nur um Gutai, es geht auch um viele Künstler, die diese Gruppe nicht angeschlossen werden, die aber abstrakt gemalt haben. Beispielsweise, um eine zu nennen, Frau Toko Shinoda, die ich persönlich kennengelernt habe, die 108 Jahre geworden ist. Ich war auch für ihren 100. Geburtstag, das war ein Erlebnis. Und ich habe von ihr schöne, große Bilder. Und als ich dann gesagt habe, dass ich diese Bilder in meiner Sammlung habe und die dann auch dort gezeigt werden, war sie glücklich. Und ja. Sie ist in Japan fast vergessen, aber sie ist eine der großen japanischen Künstlerinnen. Und so ist es hier in Deutschland auch. Ich habe viele deutsche Künstler, die hier in Deutschland fast vergessen sind, aber Großes geleistet haben und hier wieder zu sehen sind, wieder zu entdecken sind. Und das ist das, was mir auch vorschwebt. Nicht nur tolle Bilder jetzt von bekannten Künstlern zu zeigen, sondern auch Bilder von Künstlern, die schon fast vergessen waren und jetzt wieder kommen. Judith Reigl, eine Ungarin, die in Paris gelebt hat, beispielsweise. Mhm. Ich glaube, ich hatte die zum ersten Mal hier als Leihgabe im Museum nebenan. Und alle haben gesagt, verdammt, was ist das denn? Das ist ja ein Wahnsinn. Ja. Mhm. Mittlerweile hat sie eine Ausstellung gehabt in Berlin, in der Neuen Staatsgalerie. Und kommt jetzt langsam, wird langsam bekannt. Und Schön. Das macht natürlich auch Spaß. Und es ist auch, man ist auch stolz, nicht? Man ist stolz, und vor allen Dingen, wenn man ein paar Bilder noch hat, dann ist es natürlich noch schöner. Ja. Haben Sie jetzt, wie haben Sie sich fortgebildet mit dem Sammeln? Also haben Sie jemanden, der Ihnen zur Seite stand, oder haben Sie selber gesagt, das liebe ich? Was macht man da? Wie sammelt man? Also man muss ja erstmal, ich glaube, Sammeln ist ja die Folge dann letzten Endes von Sehen oder von Erfahren. Was ich gemacht habe, ist, da ich ja kein geborener Kunstsammler bin oder mit Kunst nichts am Hals habe, ist es eben so, man muss Leute fragen. Mhm. Das habe ich gemacht. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, auch Leute, die Ahnung haben. Ich kann mich entsinnen, ich habe mit Volker Rattermeier, das ist unser ehemaliger Direktor hier am Museum nebenan, wir haben Abende gesessen, war auch natürlich immer ein Rotwein dabei, aber wir haben Klar, Abende gesessen. Alexander ist ein guter Freund und der hat mich der in Hamburg gegangen ist und der mich ja hier wirklich gut vertreten hat in der Zeit, als wir diese Entscheidung hier in Wiesbaden hatten, hat er hier voll für uns sich hier eingesetzt und ohne ihn weiß ich gar nicht, ob das in der Form so gelaufen wäre. Also ich habe viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, denen ich vieles zu verdanken habe. Beispielsweise Volker Rattermeier. Volker ist ein extremer Kenner der amerikanischen Kunst. Mhm. Es ist und bei ihm, wenn man es überlegt, Documenta, bei ihm haben Leute zu Hause einfach gewohnt, Künstler aus Amerika. Ja. Die hat er bei sich zu Hause aufgenommen, die haben bei ihm übernachtet. Mhm. Ob das Sierra war oder wer da war, alles, was Rang und Namen hatte, war bei ihm zu Hause. Mhm. Der kannte alle und kann mich natürlich auch beraten. Er sagte beispielsweise, wenn du sammelst, musst du auch versuchen, von irgendeinem Künstler, der dir gefällt, mehr als eine Position zu kaufen. Das Wort Position mag ich eigentlich nicht, aber damit ist gesagt Anzahl. Ja. Mehr als ein Bild. Du sollst dann vielleicht mindestens mal zwischen 5 und 10 haben. Wenn möglich noch mehr. Gut, bei Frankenthal habe ich es geschafft. Aber ich habe viele Amerikaner, wo ich auch, Kenneth Noland oder auch Maurice Lewis, wo ich einige habe. Mhm. Weil sie mir aber gefallen, das war jetzt ja. Aber alleine, dass man weiß, dass es eine, sagt er, ist eine gute Sache. Du kannst dann eher mal was verleihen. Und ich kann dir nur raten. Das heißt, er hat mich dann auf Künstler aufmerksam gemacht. Er sagte, die sind derzeit noch in der zweiten Reihe. Aber die werden irgendwann mal in der ersten Reihe erscheinen. Und ja, das habe ich mir zum Teil verinnerlicht. Und ich will damit sagen, ich habe viel auch auf andere gehört. Ja, und habe mir dann das herausgesucht, wovon ich wirklich glaube, dass es sein. Natürlich habe ich die Entscheidung getroffen. Mhm. Aber ich habe vieles gehört, genau wie ich auch hier vieles gesehen habe. Ich habe gesagt, ich habe 210 Museen gesehen, bevor ich das hier gebaut habe. Ich habe mir überall das Beste rausgesucht, natürlich. Was abgeguckt und habe versucht, das dann auch besser zu machen. Und jetzt eben auch Sachen wie extra Räume oder Dinge, die Ihnen dann wichtig erscheinen. So ist es, so ist es. Hoffentlich dann auch allen anderen zugutekommen. Ja, ich denke schon, weil wenn Sie von Räumen sprechen, geht es ja nicht nur um Ausstellungsräume, sondern wenn Sie hier, sehen Sie, wir haben 9.700 Quadratmeter Fläche in diesem Gebäude. Mhm. Und als reine Ausstellungsfläche haben wir nur 2.000. Das heißt, der Rest ist das, was man braucht. Mhm. Und das wird oft unterschätzt. Und es wird unterschätzt, wo habe ich den Raum, wo ich meine Stühle unterbringe, wo habe ich die Tische unterbringe. Und der kann nicht weit weg sein von dem, von dem Raum, in dem solche Sachen gebraucht werden. Das bedeutet, so ist es. Ich muss es in der Nähe haben. Das heißt, meine Planung muss schon darauf ausgerichtet sein. Das bedeutet natürlich auch mehr Geld, weil jeder Quadratmeter kostet ja viel Geld. Das und Sie muss haben man Unterkellerung, also das sagen Sie auch. Wir haben voll unterkellert, obwohl wir unten im Wasser sind. Wir liegen also 4 Meter im Wasser unten. Das heißt, wir haben eine sogenannte weiße Wanne drumherum. Und unser Depot ist unten im Keller, ein großes Depot mit 3.200 Quadratmeter, glaube ich, Hängeflächen. Ist ein großes Depot, dreimal so groß wie mein Depot heute. Und dort kann ich alle Bilder unterbringen und kann sie noch um das Dreifache vergrößern. Also ich habe Platz. Und wenn Sie auf die erste Hängung anspielen, wir hängen zum ersten Mal nur 60 Bilder. Warum? Weil diese Bilder eine Größe haben. Unser größtes Bild hier wird 22 Meter sein, von der Länge her. Das heißt, wir brauchen eine Wand. Wir brauchen mehr als eine Wand in dem Fall. Aber wir haben große Bilder hängen und es werden viele, viele große Amerikaner dabei sein. Wenn ich sage große, nicht nur der Name, sondern auch das Format. Viele große Amerikanische. Wir haben 2, 3 große Japanische und viele große Deutsche auch. Und also es wird eine tolle Sache. Dem Architekt wird eine Sonderausstellung. Dem Architekten bitten wir eine Sonderausstellung. Wir sind seit 30 Jahren befreundet. Und er hat sich hier viel Mühe gegeben und hat mir versprochen, weißt du, das ist mein 10. Museum, was ich baue, aber das wird mit Abstand das Schönste werden. Oh. Und ja, das hat er auch. Ist jetzt wie alt? Er ist jetzt 93. Kommt und, er? Ja. Nein, ihm geht es nicht besonders gut derzeit. Seine Frau ist krank und er möchte auch nicht reisen derzeit. Wir hoffen immer noch, dass es nochmal was wird, aber wir sind nicht sicher. Wir telefonieren ab und zu mal, jetzt auch schon lange nicht mehr. Aber wir telefonieren, wir haben früher oft telefoniert, 2-mal die Woche, wo er mir gesagt hat, pass mal auf, wie sieht denn das aus? Da stimmt doch irgendwas nicht. Und das waren immer tolle Gespräche. Und er hat manches gesehen, was wir nicht gesehen haben. Und er ist ein großer Architekt. Das ist einfach so. Das ist dann Mentor mit dazu. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, da sind Sie also gesegnet mit all diesen netten und interessanten Menschen. Und ich wünsche Ihnen, dass diese Eröffnung, Sie haben gesagt, man eröffnet ja ein Museum nur einmal. So ist es. Und das muss dann auch perfekt sein. Und das sollten wir auch alle glücklich abwarten und hoffen, dass das der Erfolg wird, den Sie sich also dann erarbeitet, erträumt und vor allem in Zukunft immer wieder begehen können. Das ist doch das Schönste, wenn man um die Ecke wohnt von seinem eigenen Museum. Ja. Ja. Nein, das ist sehr schön. Also die guten Wünsche brauchen wir wirklich. Es ist noch vieles zu tun und es wird am Ende so sein, wie Sie sagen. Ende gut, alles gut. Man wird das vergessen, was einem hier zu schaffen gemacht hat. Die vielen Ärger, den man hat, der einfach dazugehört, das muss man wissen. Ich würde aber viele fragen mich, würdest du das nochmal machen, wenn du alles wüsstest, was auf dich zugekommen ist? Und dann sage ich, ja, natürlich würde ich es machen. Ich würde vieles anders machen, das einige anders machen, ein oder andere anders machen, aber ich würde es wieder machen, weil ich irgendwann sicher bin,